Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Philipp Scheiner. Herzlich willkommen. Gegenwart, so nennen wir bekanntlich, wenn es hochkommt, 90 Jahre. Das Wirkliche an dieser Gegenwart ist die Schubkraft von 20 Milliarden Jahren. Das Einzellige in uns erfahren wir bei Alexander Kluge. Die Viren und vor allem die Bakterien haben eine Millionen Jahre lange Erfolgsgeschichte hinter sich. Und gewiss noch vor sich. Wir wünschen es ihnen. Der Mensch in seiner Marotte, sich von den Stürmen der Vergangenheit noch immer den Atem rauben zu lassen, trägt jedenfalls so viel von dem jahrmillionenalten Leben in sich, dass es einem Trost und Hoffnung geben könnte, worauf auch immer. Am 14. Februar 2022 wird Kluge 90 Jahre alt. Wir widmen uns heute diesem Zeugen der Zeit. Sein Geburtstag ist bloß der Anlass. Sein künstlerisches und dokumentarisches Werk war der Grund für den Plan, den Juristen, Filmemacher, Autor und Philosophen mit einem Hörspielversuch in seinem Sinn zu würdigen. Den Chronisten des 20. ins 21. Jahrhundert hinüberzuführen, wie der Regisseur des Stückes Christian Lerch sagt. Ein Weiterdenken und Übersetzen mittels einer akustischen Montage von Kluges Szenen und Berichten. Eine Montage auch mit einer klanglichen Erzählung von Stefan Weber, die Kluges Garten auf ihre Art bestellt. Das Resultat hört sich, zugegeben, frischer an, als wir zu Beginn der Arbeit mit den Methoden eines gegen Ende der Zwischenkriegszeit Geborenen uns zu hoffen getraut hatten. Das liegt nicht nur an uns, das liegt auch an Herrn Kluge. Mir wird gelegentlich zugeschrieben, dass ich Hoffnung verbreite. Ich bin aber weder besonders optimistisch noch besonders pessimistisch. Was ich meine und vortrage, beruht auf Beobachtungen. Dass wir im Gepäck der menschlichen Entwicklung eine Glücksreserve mit uns tragen und dass wir gleichzeitig im Fluss der Zeit Minen und Sprengkörper mit uns führen. Beides ist wahr. Trotz seiner vorsichtigen Haltung bezieht Kluge eindeutig Stellung. Er misstraut den sturen Versprechungen der europäischen Moderne und den Institutionen der Aufklärung. Wissenschaft, Recht und Geschichte trennen, sagt Alexander Kluge, Hirn, Gefühl und Taten des Menschen voneinander. Unmittelbare Wahrnehmung hat eine Fähigkeit zur Selbstregulierung, während dies die Logik nicht hat. Mit Logik kann ich genauso gut KZ-Aufseher werden wie Chefstratege im Pentagon. Aber mein Zwerchfell kann mich nicht dahin führen. Meine Augen und meine Ohren führen mich nicht dahin. Alexander Kluge nimmt zeitgenössische Konflikte vorweg und legt emotionale Zustände präzise offen. So Christian Lerch, der gemeinsam mit dem Klangkomponisten Stefan Weber in einem Ö1-Hörspiel-Podcast über dieses Projekt spricht. Details am Ende der Sendung. Und es ist zeitlos, das Dilemma, wenn uns die alte Kriegsrhetorik heimsucht. Was längst überwunden schien, ist bestenfalls verdrängt. Die Manipulation durch Sprache, die Manipulation der Sprache, auch durch die sogenannten Medien, ist ungebrochen. Wir reden aneinander vorbei. Die alte Hydra meldet sich mit immer neuen Schädeln voller Hohn, wie wir ihn also auch heute noch sprechen, wenn wir Dialoge führen. Da kam kein wundersames Entsatzheer, um das zerbombte Wien zu befreien. Wovon überhaupt? Da war so viel. Mit dem eigenen bizarren Vernichtungstaumel war nicht in die Verlängerung zu kommen. Es war aus. Und noch heute wähnen wir, die nach und nach Geborenen, im Ungewissen keine Gefahr, sondern die Katastrophe, weil in den Luftschutzkellern noch die Leichen liegen. Krieg herrscht. Nicht bildlich gesprochen, sondern so konkret, wie Kluge es uns zur Verfügung stellt. Das sind Behauptungen, die aus dem heute präsentierten Hörspiel gehört werden können. Ein paar unter vielen. Denn die Interpretationsfreiheit ist Kluges Dogma. Sein bevorzugtes Werkzeug ist die Montage. Es ist für die folgende Radiostunde auch das unsere. Der Zusammenhang eines Gartens, das ist Montage. Man betreibt in meinem Sinn also nicht Montage aus der Lust an der Zerstückelung, sondern aus der Achtung davor, dass etwas von selbst wächst. In diesem Sinne laden wir Sie nun ein, etwas Lebendigem aktiv beizuwohnen, bei dem eine Ahnung von Zusammenhang des Kluge Kosmos entstehen darf. Die folgenden Szenen wurden aus Alexander Kluges zentralem Werk Chronik der Gefühle, Band 1 und 2, erschienen im Suhrkamp Verlag, sowie aus der Buchveröffentlichung zu seinem Film Macht der Gefühle, Verlag 2001, entnommen. Kommt gestern morgen? Eine Montage mit Texten von Alexander Kluge. Menschen haben zweierlei Eigentum. Ihre Lebenszeit, ihren Lebenssinn. Davon handeln folgende Geschichten. Nochmal. Was haben Sie bisher gemacht? Ah ja, hier haben Sie Ihre Fotos zurück. Wer hat Sie fotografiert? Es geht in dem Film um Beziehungen mit Frauen. Ja, ich habe solche Beziehungen gehabt, schon mehrfach. In welcher Hinsicht? Ziemlich genau so, wie Sie es meinen. Und was war Ihre Erfahrung? Ich hatte ja diese Erfahrung schon. Ich meine, was ist Ihre Haltung dazu? Positiv. In dem Film geht es darum, dass die eine Frau der anderen allmählich näher kommt. Eine Art von Magnetismus ist zu spüren. Ja, wie es so oft passiert. In diesem Fall aber geht es um etwas Besonderes. Aha. Die beiden Frauen kommen einander näher. Oh. Ja, das muss gut ausgedrückt werden. Ja, das muss gespielt werden. Ich könnte... Sind Sie denn auf Männer gar nicht eingestellt? Fragen Sie privat oder beruflich? Privat und künstlerisch. Also künstlerisch soll ich hier wohl das andere spielen. Naja, wir gehen da auch schon dokumentarisch heran. Dann muss ich mir das nur intensiv genug vorstellen. Ich meine innerlich. Echt. Das kann die Kamera nicht aufnehmen, wie ich gehört habe. Wäre nur eine Frage. Schauspiel. Im März 1945 war die Metropole Wien von sowjetischen Stoßtruppen umstellt. Nur nach Norden und Nordwesten bestand noch Landverbindung zum Reich. Und in diesem Moment befahl der Gauleiter und Reichsverteidigungskommissar Baldur von Schirach, Herrscher der Stadt, eine letzte Festaufführung der Götterdämmerung. In aussichtsloser Lage der Stadt und des Reiches sollte die von Richard Wagner komponierte Verzweiflung der Nibelungen, aber auch die in den Schlussakkorden enthaltene Hoffnung auf Wiederkehr über alle Sender des Südostens übertragen werden sofern diese in deutscher Hand waren. Wenn schon das Reich untergeht, muss uns die Musik doch bleiben. Haben Sie überhaupt das Gewehr aus dem Schrank, der mit einem Fliegengitter vom Raum extra abgeteilt ist, herausgenommen und es geschwenkt, wenn Sie gar nicht wussten, wie man ein solches Gewehr zu bedienen hat? Ich wollte schießen. Zum Schuss gehört aber zweierlei: das Gewehr und die Handlungsanleitung für die Bedienung. Die hatte ich nicht. Warum haben Sie dann das Gewehr herausgegriffen? Um zu schießen. Auf wen? Das wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. White shirt, not worth my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping. Look around like no one knows. Think you're so criminal. Die seit Oktober stillgelegt und allseits verriegelte Oper wurde wieder aufgeschlossen. Orchestermitglieder wurden von den Fronten in die Gauhauptstadt geschafft. Am Vorabend der Hauptprobe 1 flogen US-Geschwader von Italien nach Wien und bombardierten das Zentrum. Die Oper brannte aus. Nunmehr übte das Orchester in Gruppen, aufgeteilt auf verschiedene Luftschutzkeller der Stadt. Die linke Orchesterseite arbeitete in 5 Gruppen im Keller der Ringstraße. Die rechte Orchesterseite, einschließlich Pauken, in 4 Kellern der Kärntnerstraße sowie in Nebenstraßen. Die Sänger waren auf die Orchestergruppen verteilt. Sie sollten versuchen, wie Instrumente zu singen. Zuzuordnen waren sie einander nicht, da sie ja in verschiedenen Kellern saßen. Der musikalische Leiter sitzt, zunächst anschlusslos, im Weinkeller einer Gastwirtschaft, ist jedoch bald mit sämtlichen Kellern durch Feldtelefone verbunden. Frau Kammersängerin, Sie sind berühmt für den leidenschaftlichen Ausdruck im ersten Akt. Man hat geschrieben, dass ein Funken der Hoffnung in ihrem Gesicht stünde. Wie bringen Sie das fertig, wenn Sie als vernünftiger Mensch den grässlichen Ausgang im 5. Akt doch kennen? Das weiß ich im 1. Akt noch nicht. Sie spielen das Stück zum 84. Mal. Es ist ein sehr erfolgreiches Stück. Da müssen Sie den schrecklichen Ausgang doch allmählich kennen. Kenne ich auch. Aber nicht im 1. Akt. Aber Sie sind doch nicht dumm. Die Bezeichnung würde ich mir auch verbieten. Dann wissen Sie doch aus den früheren Aufführungen, also um 20.10 Uhr im 1. Akt, was um 22.30 Uhr im 5. Akt passieren wird. Ja. Ja, wieso spielen Sie dann mit einem Funken der Hoffnung im Gesicht? Weil ich im 1. Akt den 5. Akt nicht kennen kann. Sie meinen, dass die Oper auch ganz anders ausgehen könnte? Freilich. Sie geht doch aber nicht anders aus. 84 Mal schon nicht. Weil das ein erfolgreiches Stück ist. Ja, deshalb 84 Aufführungen, aber es geht am Ende nicht gut aus. Sind Sie gegen Erfolg? Nein, aber es geht im 5. Akt nicht gut aus. Könnte doch aber. Hält deine Hand, wenn es dich nach unten zieht. Ah. Artillerieeinschläge im Umfeld. Während der Proben finden zwei Tagesangriffe der US-Luftstreitkräfte statt. Eigene schwere Artillerie ist in der Nähe eingegraben und schießt sich auf sowjetische Fernkampfgeschütze ein. Infanteristen und Eisenbahner sind als Läufer den probenden Musikteilen beigestellt. Die so überbrachten Nachrichten werden ergänzt durch Feldtelefone, die nicht nur den Dirigenten mit den Orchester teilen, sondern auch diese untereinander verknüpfen. Das über Standleitungen hergestellte Klangbild der Übungsnachbarn wird über Lautsprecher jeweils verstärkt. Im groben Umriss können so die Musiker die Klänge der von ihnen getrennt spielenden Klangkörper registrieren, während sie selbst die Teile der Partitur proben, für die sie zuständig sind. Warum haben Sie das Gewehr dann herausgeholt? Ich wollte einen Schuss abgeben. Wir drehen uns hier im Kreis. Auf wen wollten Sie schießen? Das wusste ich nicht. Wollten Sie den Schuss in die Luft abgeben? Das käme drauf an. Worauf käme es an? Was mein Mann dazu sagt. Hat er etwas gesagt? Er war zu betrunken, um etwas dazu zu sagen. Und das sahen Sie? Gewiss. Warum haben Sie das Gewehr dann herausgeholt? Um einen Schuss abzugeben. So kommen wir nicht weiter. Sie haben das Gewehr um dessen Achse gedreht, also durch Schwenken einmal umgedreht. Das weiß ich nicht mehr. Sie müssen es gedreht haben, das zunächst mit der Mündung zur Schrankwand stand, ehe Sie noch die Fliegenklappe öffneten. Später wies es mit der Mündung auf Ihren Oberschenkel. Wir schließen daraus, dass der erste Schuss Ihr Bein traf. Das Bein wurde im Militärhospital amputiert, weil der Knochen zermalmt war. Also habe ich das Gewehr wohl geschwenkt. Warum haben Sie das Gewehr auf sich selbst zugedreht? Wie gesagt, ich weiß das nicht mehr. Es musste doch mit der Schwenkung eine Absicht verbunden sein. Was haben Sie bezweckt? Jedenfalls nicht, mich ins Bein zu schießen. Was dann? Liebst du mich? Ich habe etwas gefragt. Ich hab's gehört. Und? Würdest du sagen, dass du mich liebst? Was muss ich jetzt sagen? Du sollst etwas dazu sagen. Wozu sind wir zusammen, wenn du zu dem Kern der Angelegenheit nicht beiträgst? Aber sagen. Liebst du mich oder nicht? Dass ich dich nicht liebe, würde ich ja nicht zugeben, so wie wir hier zusammen sind. Das ist keine Antwort. Ja oder nein? Eine klare Antwort. Liebst du mich? Sag. Ich kann sagen, dass ich es lieber habe, wenn du da bist, als wenn du weg bist. Wo weg? Aus meiner Umgebung weg. Wie ein Hund? Von dem würde ich das so nicht sagen. Aber irgendwie anders. Ich habe Fifi lieber da, als dass er weg wäre. So ähnlich. Da. I'm only good at being bad. Ich wollte einen Schuss abgeben. Damit Ihr Mann Ihnen antwortet? Ja. Er war dafür, wie Sie selbst sagen, aber zu betrunken. Das sah ich. Warum dann der Schuss? Das weiß ich nicht. Sie wollten aber einen Schuss abgeben. Das auf jeden Fall. Diese Absicht hatten Sie, als Sie das Gewehr herausnahmen und zu sich herumschwenkten. Genau. Da hatte ich diese Absicht. Ich bezweckte das. Es sollte geschossen werden. Als Sie jetzt weiterschwenkten und das Gewehr auf die Brust Ihres Mannes zielte, was war der Zweck davon? Zu diesem Zeitpunkt bezweckte ich das nicht. Mein Bein tat weh. Sie waren erschreckt. Das weiß ich nicht. Was wollten Sie erreichen dadurch, dass Sie das Gewehr mit der Mündung auf Ihren Mann richteten? Dass der Schmerz aufhört. Welcher Schmerz? Der in meinem Bein. Nicht auch der Schmerz der vergangenen Jahre? Weiß ich nicht. Sie wollten aber weiter schießen. Meine Absicht war erledigt. Ich hatte den Schuss abgegeben. Ich wollte jetzt nicht mehr schießen. Wissen Sie das genau? Nein. Später geht der musikalische Leiter dazu über, von Keller zu eilen und Instruktionen vor Ort zu geben. Es sind völlig andere Rücksichten zu nehmen, sagt er, als bei einer Hauptprobe unter Anwesenden. Es ergibt sich auch ein anderes Klangbild. Die Geräusche des Endkampfes um Wien sind nicht auszufiltern. Die Orchesterfragmente ergeben keinen einheitlichen Klang. Da die Wiener Brücken bedroht sind, gibt der befehlsführende Generaloberst Rendulitsch an den Stab des Reichsverteidigungskommissariats eine Warnung durch. Der Abtransport der Sänger und Orchestermitglieder in den Westen Österreichs müsse vorgezogen werden, wenn man sie retten will. Man könne deshalb nicht auf die Hauptprobe 1 warten, sondern müsse improvisieren. Daraufhin befiehlt der Reichsverteidigungskommissar, ein noch junger Mann, dass die Rundfunkaufnahmen des bis dahin erarbeiteten Klangbilds sofort, das heißt noch am gleichen Tag, durchzuführen sind. Wollen Sie selber inszenieren? Ja. Wenn Sie das Thema mal umreißen. Ich kenne den Roman nicht. Beziehungsweise, ich habe ihn nicht zu Ende gelesen. Bis wohin haben Sie denn gelesen? Den Anfang. Das tun die meisten. Wenn Sie den Inhalt mal in ein paar Sätzen andeuten. Der Mann ohne Eigenschaften... Ist klar. Der hat keine Eigenschaften. Aber wieso nicht? Das ist der Titel. Handelt das Buch dann nicht davon? Es handelt von einem Geschwisterpaar. Mit oder ohne Inzest? Weiß man nicht genau. Einige Stellen gegen Ende des Buches deuten eher auf Inzest, andere sprechen dagegen. Der Mann heißt Ulrich, seine Schwester Agathe. Aha. Und der Inhalt? Sie meinen die Handlung? Was passiert? Der Mann hat keine Eigenschaften. Das sagt etwas aus über das 20. Jahrhundert. Das Buch enthält eine scharfsinnige Analyse des 20. Jahrhunderts. Und was kommt heraus? Das steht nicht im Buch. Vielleicht muss man es im Film hinzufügen. Ich wollte eigentlich bei dem Buch bleiben. Ja, Sie müssten aber dem Zuschauer die Handlung mitteilen. Sie können nicht sagen, dieser Ulrich hatte keine Eigenschaften und eine Handlung gibt es auch nicht. Und was das Jahrhundert angeht, wissen wir nicht, was herauskommt. Und der Film hat keinen Anfang, kein Ende und einen Mittelteil schon gar nicht. Das wäre zum Beispiel für eine Vorankündigung ungeeignet. Man kann jeden Stoff zureden, wenn man so redet wie Sie. Der Mann ohne Eigenschaften ist an sich ein ganz guter Titel. Man denkt sich was dabei. Sie sind also mit dem Stoff einverstanden? Sagen wir mal so, Ihr Hinweis, dass man jeden Stoff zureden kann, wenn man die Ausdrücke richtig wählt, hat mich beeindruckt. Lauter Kurzfassungen! Und danach veröffentlichen wir, dass das berühmte Stoffe sind. Ja, dann muss der Zuschauer aufpassen. Nur Inhaltsangaben? Ja, und davon viele. Sozusagen der Film ohne Eigenschaften. Junge Frau, die sich zu nichts entschließen kann, bekommt auch nicht den Mann, von dem sie glaubt, dass sie ihn will. Den anderen will sie aber auch nicht. Darüber vergehen die Jahre. Ihr Kind verunglückt und man weiß nicht, ob sie ihren Mann noch einmal wieder sieht. Der, von dem sie nur glaubte, dass sie ihn liebt, ist inzwischen gestorben. Vom Winde verweht. Herrlicher Stoff. Könnte man gleich mit einfügen. Sagen Sie, das ergibt ein wunderbares Ratespiel. Ich hatte aber vor, den Film über Der Mann ohne Eigenschaften... Ich bin von meiner Lösung ganz begeistert. Man muss die Eigenschaften weglassen. Der Mann. Das wäre ein ganz brauchbarer Titel. Hätte auch was mit dem 20. Jahrhundert zu tun. Ich hatte mich aber entschieden... Ja, ich weiß, aber ich halte Ihre Lösung nicht für schlagkräftig. Sie müssen mich ja nicht fragen, wenn Sie meinem Rat nicht folgen wollen. Was für einen Rat? Naja... Sie hören nicht zu. Jetzt stehst du da an der Laterne mit Tränen im Gesicht. Das Tageslicht fällt auf die Seite. Der Herbstwind fegt die Straße leer. Wie konnte es zu dem Schuss kommen? Ich wollte ja einen Schuss abgeben. Das sagten Sie bereits. Das sagte ich. Als Sie sich angeschossen hatten, verspürten Sie sogleich Schmerzen in der Wunde. Ich habe sie gar nicht bemerkt. Wissen Sie das genau? Ja. Die funktechnische Aufnahme der Fragmente der Götterdämmerung beginnt um 11.30 Uhr mit der ersten Szene des dritten Aufzugs. Siegfried und die Reihentöchter. Es wird bis zum Schluss der dritten Szene des dritten Aufzugs durchgespielt. Anschließend sollen die Aufzüge 1 und 2 des Musikdramas nachziehen. Beabsichtigt ist die Zusammenstückelung im Rundfunkhaus. Oder aber, nachdem die Originalbänder aus Wien herausgeflogen worden sind, die Zusammenfügung und geschlossene Übertragung des Werkes vom Reichssender Salzburg aus. Es ist bekannt, dass Othello sich selber nicht aufhalten konnte. Er stürzte in das Gemach, er stach die Desdemona. Er war von seiner Eifersucht besessen. Er hatte sich ein Bild gemacht. Gewissermaßen stach er auf dieses Bild ein, gar nicht auf die reale Frau, aus Fleisch und Blut, mit der weißen Haut, auf die das Blut kleckert. Sekunden später pochte oder wummerte die Zofe der Desdemona an die Tür. Der gewalttätige Held hatte ja nicht die Besonnenheit, sie zuerst zu verschließen. Die Gemahlin des Iago, Zofe im Dienst der edlen Dame, stürzt herein. Man sagt aber, wäre sie etwa 18 Sekunden früher hereingestürzt, hätte sich Othello wegen dieser Störung umgedreht. Blitzartig, voll Wut gegen die Störerin, die sein Mordwerk behindert, hätte er sich einige Schritte mit dem Messer auf sie zubewegt. Es ist sogar möglich, dass er Desdemona vor Wut vergessen hätte. Hat sie die Vergewaltigung ihrer Tochter durch ihren erschossenen Mann zu ihrer Handlung getrieben? Das stand an diesem Abend nicht zur Debatte. Worum drehte sich die Debatte? Es war keine Debatte. Das Gespräch war einseitig. Mein Mann war betrunken. Hat nicht geantwortet. Er hat nichts gesprochen. Was wollten Sie zur Sprache bringen? Wollten Sie ihm Vorwürfe machen wegen der Sache mit Ihrer beider Tochter? Es ging nicht darum. Worum dann? Das weiß ich nicht mehr. Sie wollten sich aber äußern. Das stimmt. So sehr, dass Sie, als alle Worte nichts nutzten, einen Schuss abgeben wollten. Das wollte ich. Um was zu sagen? Um was auszudrücken? Das weiß ich nicht mehr. Wussten Sie es zu jenem Zeitpunkt? Das nehme ich an. Sie waren stocknüchtern. Stocknüchtern. In doppeltem Sinne. Ernüchtert. Total. Wollten Sie vielleicht dies äußern? Mit dem Schuss auf Ernüchterung hinweisen? Mag sein. Wenn Sie das etwas bestimmter ausdrücken könnten. Es ist nicht bestimmter. Ihre Texte sind manchmal dunkel. Immer aber prophezeien sie ein bitteres Ende. Da muss man nicht Prophet sein. Was ist das für eine Szene, die Bob Wilson aus nur drei Worten ihres Textes entwickelt hat und die seinen Gilgamesch-Zyklus einleitet, der ja schon drei Abende als 6 Stunden umfasst. Und noch nicht lange genug ist. Was ist das für eine Szene? Sie meinen das Massaker zum Versöhnungsfest? Barbaren erscheinen vor dem Festungsturm der Stadt. So steht das hier. Als Friedensgabe wird die Prinzessin an die Barbaren übergeben. Sie wird geopfert. Das ist Iphigenie. Das ist Medea. Das ist die jüngste Tochter von König Lear. Das ist Ophelia. Sie können die Reihe beliebig fortsetzen. Für jeden der Fälle kann man ein Drama schreiben. Man könnte sich streiten, ob es um die trübe Zeit der Frühgeschichte oder um die Gegenwart geht. Wie kommen Sie auf diesen Stoff? In der Nacht, bevor ich diesen Text schrieb, habe ich Bücher gelesen. Wie kommt ein solcher Text zustande? Beim Hämmern auf die Tasten. Was aber, damit Dramen daraus gemacht werden können, nicht mitberichtet wird, ist dies. Der Held und die Gattin litten an einer fiebrigen Erkältung ihrer Därme. Den Helden, das Messer schon erhoben, überfiel eine momentane Schwäche. Er sucht das Örtchen auf. Später war er müde. Der Beleidigte schlief ein. Am anderen Morgen, mit erfrischenden Nerven beide erwacht, wussten sie gar nicht mehr, was sie Böses voneinander gewollt hatten. Es gibt unzählige Wege, auf denen ein Mord entfällt. Die schönste Erzählung davon ist, dass er vergessen wurde. Mit 5 Kameras und jeweils verbundener Tonapparatur werden der 3. Akt und Teile des 1. Akts aufgezeichnet. Als Lampen sind Flaggscheinwerfer aufgestellt. Sie strahlen an die Kellerwand und geben ein grelles, indirektes Licht. Für den vollständigen Eindruck sind robuste Improvisationen erforderlich. So werden die von den Aufzeichnungsgruppen nicht erfassten Sänger und Orchesterteile anderer Keller über Funksprechgerät in die Aufführung übertragen und auf 17,5 Perfobändern gespeichert. Sie werden später in die Mischung eingespielt. Nachdem man sich beim 3. Aufzug erste Szene noch um einen Gesamtklang bemüht, geht man bei den Szenen 2 und 3 des 3. Aufzugs dazu über, die Fragmente den Zuhörern hintereinander vorzustellen. Man hört und sieht diese Szene in der Aufzeichnung 9-mal hintereinander. Jedes Mal ging es um die lärmende Teilgruppe der Partitur, die in den betreffenden Kellern geübt wird. Mach auf. Lasst mich bloß in Ruhe. Liebes! Komm doch. Es tut mir leid. Ich komme jetzt rein, ja? Du hast abgeschlossen. Lass uns doch... Jetzt lass mich das mit ihm in Ruhe klären. Lass mich bloß in Ruhe! Wenige Menschen könnten unter allen Umständen ausschließen, dass sie derart in Fahrt oder Erregung oder unter Zwang geraten, einen Menschen zu töten. Die meisten Menschen sind aber ganz aus der Übung. Was soll man mit dem Toten in der Wohnung oder im Bürogebäude tun? Dass es so unpraktisch ist, verhindert die Morde. Dagegen gilt es als erwiesen, dass die Strafen keine abschreckende Wirkung im Allgemeinen haben. Gegenüber der Tat im Affekt ist die Drohung wirkungslos, weil der Täter viel zu verwirrt ist, viel zu besessen, um an die Zukunft zu glauben. Er tötet ja auch etwas von sich. Für den berechnenden Täter dagegen schreckt die Strafe überall dort ab, wo die Entdeckung der Tat im Rahmen des Wahrscheinlichen liegt. Ist die Entdeckung ausgeschlossen, nutzt die Abschreckung nichts. Deshalb sind ja auch Kriegsverbrechen, Völkermorde durch Sanktionen so schwer zu bedrohen. Nach Zusammenbruch des verbrecherischen Regimes sind die Sanktionen überflüssig, vorher ihre Wirkung unwahrscheinlich. Es gibt kein Gegenmittel gegen Mord, das wirksamer wäre als die Trägheit, die daraus entsteht, dass die gesellschaftlich vororganisierten Umstände Mord unwirklich machen. Warum schwenkte dann das Gewehr daraufhin in Richtung ihres Mannes? Es war die richtige Richtung. Das Gewehr lag verkehrt herum in meiner Hand. Sind Sie schreckhaft? Ich glaube, nein. Nervös? Das müssen Sie beurteilen. Die zivile Leitung des Rundfunks Salzburg legt die institutionelle Feigheit an den Tag, wie sie für Rundfunkanstalten typisch ist. Sie hält die aus mehreren ungleichen Teilen zusammengebaute Tonaufnahme der Götterdämmerung deren Eingang sie quittiert hat, aus qualitativen Gründen für nicht sendefähig. Sie ist durch Telefonate mit dem Stab des Reichsverteidigungskommissars in ihrem Urteil nicht umzustimmen. Als kommt es in dieser Lage des Reiches auf irgendeine friedensmäßige Aufzeichnungsqualität an, sagt der für die Operation zuständige Offizier im Stab von Schirachs, Hauptmann von Tuschek. Doch die zivile Sendeleitung in Salzburg bleibt unerschütterlich. Sie sendet eine Konserve des dritten Aufzugs der Götterdämmerung und anschließend bis zur Übergabe von Salzburg nur noch Märsche. Das Tageslicht fällt auf die Seite. Der Herbstwind fegt die Straße leer. In einer halben Stunde erhalten die 18 Minister aus der Hand des Bundespräsidenten ihre Ernennungsurkunde. Um 11 Uhr wird das Parlament zusammentreten, damit die Bundesminister vereidigt werden können. Sodann versammelt sich das Bundeskabinett im Kanzleramt, um die erste Versammlung abzuhalten. Hervorragend! Inwiefern? Die Meldung stammt von 8.45 Uhr und ist Punkt 9 Uhr über den Sender gegangen. Das nenne ich prompt. Oder die Meldung ging es vor Orientierung schon um 6 Uhr früh bei uns ein. Das Ereignis hatte noch gar nicht stattgefunden, die Wahrscheinlichkeit sprach aber dafür. Sehen Sie, hier, den Eingangsvermerk, dann ist es nicht so erstaunlich. Sie muss durchs Haus, sie muss geprüft werden. Es ist immer noch erstaunlich. Sie müssen es vom Zuhörer her sehen. Soeben tritt das Kabinett vor den Bundespräsidenten. Das heißt, 4 Minuten zuvor steht es dort, gleich darauf teilen wir es mit. Das ist Echtzeit. Das ist der Eindruck. Ja, ich hätte trotzdem etwas auszusetzen. Was? Zu verschachtelt. Die Facts sollen nebeneinander stehen, unverbunden. Keine Bevormundung des Zuschauers. Richtig. Es heißt dann, tritt das Parlament zusammen. Die Minister wurden vereidigt. Das ist spannender. Was meinen Sie mit spannend? So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Wie haben Sie es aufgenommen, dass Ihr Mann, was Sie unverzüglich nach Rückkehr von der USA-Reise feststellten, ihre gemeinsame Tochter vergewaltigt hatte? Technisch hatte er sie nicht vergewaltigt. Es waren beischlafähnliche Handlungen. Aber er hat sie angefasst, wenn auch die Ejakulation ihm nicht gelang. Am nächsten Abend gelang sie. Das ist in den Akten nicht erwähnt. Es fand statt. Wie haben Sie reagiert? Gar nicht. Wieso? Es war kein Gesprächspartner da. Sie stellten Ihren Mann nicht zur Rede. Ich habe es versucht. Er antwortete nicht? Nein. Haben Sie mit Ihrer Tochter darüber gesprochen? Sie redet nicht mit mir. Darüber nicht oder überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Ja? Es ist immer dasselbe. Ja. Leute kommen hier nicht durch. Ja. Was siehst du in diesem Panorama so besonders gern? Ich sehe gerne aus dem Fenster. Was ist daran so interessant, wenn doch nichts zu sehen ist? Du brauchst doch nicht Stunden, um dir eine Birkenallee anzusehen. Ich sehe die Birkenallee gar nicht. Was dann? Es ist für mich eine Erholung. Was siehst du an? Ich sehe aus dem Fenster. Das sehe ich. Aber was siehst du so lange an? Das da. Und was ist das? Hauptsächlich? Nebensächlich. Die Propagandatrupps des Oberstleutnant Jennecke sichern die unentwickelten Negative und Tonmaterialien in einer Garage der Wiener Hofburg. Beabsichtigt ist die Verfrachtung nach Oslo oder Narvik mit einer der letzten Maschinen, die aus Wien abfliegt. Im Norden gibt es ein Kopierwerk. Die Aufzeichnung soll dem Feind entzogen werden und eine letzte Botschaft des kämpfenden Reichs darstellen. Im Gegensatz zu 1918 werden in diesem Krieg die Körper, die Panzer, die Städte zersprengt, der Geist dagegen bleibt unverletzt. Theoretisch, sagt Jennecke, ist der Endsieg auch bei Zerschlagung aller Wehrmittel allein durch den Willen und geistige Waffen möglich. Vor allem gilt das für die Mittel der Musik. Waren Sie innerlich entsetzt? Wieso? Über die Vergewaltigung Ihrer Tochter. Nein. Empört. Nein. Was waren Sie dann? Das ist schwierig zu benennen. Ich bin nicht eifersüchtig. Aber es ist etwas Schlimmes. Wieso? Hören Sie, Ihr Mann vergewaltigt in Abwesenheit der Ehefrau seine Tochter. Wie gesagt, mit Willen meiner Tochter, die sich zum Vater hingezogen fühlt. Was waren Sie, wenn Sie weder entsetzt noch eifersüchtig waren? Neidisch. Sie lieben Ihren Mann. Ich liebe meinen Mann. Und meine Tochter auch. Wollen Sie sagen, dass die Tat, ich meine jetzt den Schuss, in keinem Zusammenhang mit den Vorfällen bezüglich Ihrer Tochter, deren Verhältnis zu dem Erschossenen stand, wenn es schon keine Vergewaltigung war? Steht in keinem Zusammenhang. Mein Schuss war auch keine Tat. Was war es dann? Ein Schuss. Ist ein Schuss, der die Brust des anderen trifft, keine Tat? Keine Tat. Ein Vorfall. Oder eher ein Ausfall? Wie meinen Sie das? Was ist daran so interessant, wenn doch nichts zu sehen ist? Ich sehe aus dem Fenster. Das sehe ich. Aber was siehst du so lange an? Das da. Das beantwortet nicht meine Frage. Willst du mich ärgern? Nein. Es ist für mich eine Erholung. Ich sage ja gar nichts. Nur damit du mich nicht störst. Ich will darauf hinaus, wie konnte es dann zu dem Schuss kommen? Ich wollte ja einen Schuss abgeben. Das sagten Sie schon. Das sagte ich. Sie mussten dafür das Fliegengitter öffnen, ein Gewehr schwenken, haben sich selber angeschossen, das Gewehr erneut um einen bedeutenden Grad gedreht, Ihren Mann in die Brust geschossen, so gut als wäre es gezielt, Also eine Unmasse von Tathandlungen. In gewissem Sinne ein Überhang von Fakten. Und nun wollen Sie sagen, so weitreichende, aufeinander geradezu abgestimmte Bewegungsverläufe, wenn man den Schuss in Ihr eigenes Bein als nicht kalkuliert davon ausnimmt, aber gerade da behaupten Sie, dass eine irgendwie geartete Kalkulation noch vorgelegen hätte, seien kein Tatbestand, kein Tun. Während Sie doch andererseits behaupten, Ihre Sicherungen seien in Ordnung gewesen und ein Versehen komme nicht in Betracht. Mir scheint das verwirrend. Es verwirrt mich selbst, wenn Sie das so sagen. Was stimmt denn nun nicht an Ihrer Aussage? Es stimmt ja. Die Verfrachtung der Götterdämmerungsaufzeichnung gelingt nicht mehr, weil keine Kraftfahrzeuge für den Transport zum Flughafen zur Verfügung standen. Inzwischen war die Nacht hereingebrochen. Aus ihren Kellern stiegen die Musiker ins Freie. Infanterieunteroffiziere führten sie durch die unter ungezieltem Feuer liegende Innenstadt. Sie erreichten die Busse und wurden als Letzte aus dem sich schließenden Kessel aus Wien herausgefahren. Der Morgen grüßte sie in ländlicher Umgebung. Sie wurden auf Bauernhöfe in der Nähe von Linz verteilt und sahen sich wenige Tage später von amerikanischen Truppen arrestiert. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping. Look around like no one knows, think you're so criminal. Sie sagen nur immer, Sie wollten einen ersten Schuss abgeben, um etwas zu sagen. Was Sie sagen wollten, wissen Sie nicht. Das, worüber jeder normale Mensch sich empört und woraus sich ein Motiv für eine besondere, exzessive Verwirrung zum Tatzeitpunkt ergäbe, die in den Akten detailliert aufgeführte Vergewaltigung, hat Sie nicht empört. Aus Neid wiederum, sagen Sie, tötet man keinen Menschen. Warum, um Gottes Willen, ist es dann geschehen? Es wäre gut für Sie, wenn Sie die Verwirrung auf den Tatzeitpunkt legen. Nicht gut ist es, wenn Sie die Verwirrung in den Zeitpunkt Ihrer jetzigen Aussage einbringen. Ich bestreite ja nicht, dass es geschah. Das können Sie wohl auch nicht. Es war, wie ich sagte, auch keine Vergewaltigung zwischen den beiden, sondern ein Liebesverhältnis unter besonderen Umständen. Und ich möchte hier nochmals deutlich erklären, dass ich aus persönlichen Gründen niemals einen Menschen töten würde. Schon gar nicht meinen Mann. Wieso sagen Sie, ich erkläre nochmals? Sie haben eine solche Erklärung bisher nirgends abgegeben. Dann erkläre ich es jetzt. Frau Kammersängerin, singen Sie auch die Tosca? Dafür bin ich berühmt. Was sind Ihre Lieblingsrollen? Heute habe ich Tosca. Außerdem Aida, die Gilda. Alles heute Abend? Leider nicht. Morgen, Aida. Warum sagen Sie leider nicht? Es wäre interessant, die verschiedenen Erfahrungen zu vergleichen. Ich glaube, dass Aida, eine ägyptische Sklavin, aus dem zeitlichen Abstand heraus die entsprechenden Auswege für Tosca wüsste, sodass diese mit ihrem Kavalier sicher nach La Spezia reist. Umgekehrt könnte die Primadonna, die um 1804 lebt, der Aida, die um 4000 vor Christus lebt, sicherlich ihrerseits Ratschläge erteilen. Leider können diese beiden Frauen einander nicht kennen. Ist das von der Frauenbewegung her gedacht? Wie meinen Sie das? Vereint sind wir stark. Sind wir? Ja, Sie aber kennen alle drei Frauen, die Aida, die Tosca, die Gilda. Ich gehe jetzt in das dramatische Fach, bereite mich auf Kundry, Brünnhilde, Azucena. Ja, dann könnten Sie ja die verschiedenen Ratschläge dieser sechs Frauen vereinigen? Da gibt es Schwierigkeiten. Wieso? Sie verkörpern alle diese Frauen. Nur immer eine pro Abend. Sie könnten sich Mühe geben. Ich bin trotzdem pro Abend leider immer nur eine. Wieso? Weil ich mir Mühe gebe, ich konzentriere mich. Und wenn Sie das nicht täten? Wäre ich nicht mal eine. Sie sind doch auch gar nicht Aida. Woher wollen Sie das wissen? Ich sehe, dass Sie, Frau Kammersängerin, Valsdabe sind. Sie sitzen ja vor mir. Das können Sie so nicht wissen, wer vor Ihnen sitzt. Wenn ich mich darauf konzentriere, bin ich Aida. Oder die Einbildung von Aida. Dann sind Sie aber auch die Einbildung einer Reporterin. Ich bin Journalistin. Und wer lebt in Ihnen? Eine verstorbene Schriftstellerin? Wie meinen Sie das? Wenn nicht eine in Ihnen lebt, dann sind Sie so gut wie nicht da. Ich bin hier. Glaub ich nicht. Schauspiel. Kommt gestern Morgen? Nein. Eine Montage mit Texten von Alexander Kluge. Nochmal. Mit Anna Rieser, Alina Fritsch, Eva Maria Salcher, Nancy Mensa Offay, Regina Fritsch, Sabine Haupt und Till Firit. Bearbeitung und Regie Christian Lerch. Dramaturgie Philipp Scheiner. Klangkomposition und Mischung Stefan Weber. Technik Anna Kunzio, Daniel Brehn und Martin Leitner. Regieassistenz Julia Herzog. Produktionsleitung Stefanie Zussner. Redaktion Kurt Reisnecker. Produktion Österreichischer Rundfunk 2022. Über diese Hörspielproduktion wurde lange diskutiert, davor und währenddessen. Es haben sich der Klangkünstler Stefan Weber und der Regisseur Christian Lerch nach getaner Arbeit über ihr Stück unterhalten. Und es wurde mitgeschnitten. Zu hören ist die Nachbetrachtung im Ö1 Hörspiel-Podcast, den Sie auf unserer Internetseite oe1.orf.at unter der Rubrik Podcast finden können, wenn Sie ihn nicht schon abonniert haben. Christian Lerch erzählt über seine Erfahrungen als Feature-Autor mit der Hörspielregie, über seine Textauswahl und über die Notwendigkeit des Kopfhörers. Stefan Weber gibt ihm darin kurz und gut recht. Das tun wir auch und empfehlen also allen, die sich mit den Ohren noch nicht näher an die Klangquelle Radio herangewagt haben, dies einmal auszuprobieren, denn gerade im Hörspiel fügen manche Beteiligten rein akustisch und oft nur hauchzart das ihre bei. Der Hörgenuss wird unterm Kopfhörer nicht leiden, wie wir uns erlauben anzumerken. Sie können diese Sendung im Internet unter 7tage-ö1 anhören bis zum 19. Februar. Zum 90. Geburtstag von Alexander Kluge bringt Österreich 1 mehrere Sendungen. Man nennt das dann Schwerpunkt und Sie finden ihn auf oe1.orf.at. Du holde Kunst am Sonntag, den 13. bringt Texte von Kluge, gelesen von Brigitta Furgler. Auch Ex Libris widmet sich dem Autor, Sonntag 16 Uhr, einen Tag vor Alexander Kluges 90. Geburtstag, dem das Ö1 Hörspiel heute gewidmet war. Dem Autor, nicht dem Geburtstag. Philipp Scheiner dankt für Ihre Aufmerksamkeit. Fünf